in der Straße war. Tim, Tim, voll Glück und Freude führte er sie auf. Tiefe Trübe bringt er sie nun nach Hause. Und als sie standen vor des Hauses Tür, da seufzte er tief, ah, und dann sprach er zu ihr: Wie oft hab ich gesagt, dass ich dich liebe, doch dein Herzchen ist leider noch so kühl. Denn ich lebe und sterbe für die Liebe. Für die Liebe, Liebe mit Gefühl.